Ja, Silke, das Bild, das zeigt dich und den Dirk am 29.02.1976 bei Oma und Opa in Trier in der Erzbischof-Heinrich-Straße. Du hältst dich noch bei Dirk fest, also ich glaube, du kannst da noch nicht laufen, aber du bist da 10 Monate alt.